Es fing an, da war ja 8, auf dem Pausenhof der Grundschule. Da war Nack schon Tag für Tag nur pausenlos am Rumhuren. Damals noch in Turnschuhen, später dann in Lederlack und Strapse. Nack fing dann als Edelschlampe beim Kollege an und jeder fand es gut. Seine Eltern gratulierten und sein Dad besuchte ihn, wenn er keinen Bock auf Masturbieren hatte und ließ sich den Schwanz massieren. Abends auf dem Straßenschicht Nack wurde Tag für Tag von dicken, harten Pimmeln arschgefickt. Der arme Wicht, der hatte außer Blasen nichts gelernt und selbst über seine Blowjobs haben sich manche noch beschwert. Darum fasst er sich ein Herz und fragte seinen Zuhälter, ihn freizulassen, doch hierfür zahlt man leider Bußgelder. Und wenn man nicht zahlen kann, bezahlt man mit dem Tod. Darum nahm ich meine Schrotflinte und ballerte los. Atemlos blieb er liegen. Diagnose 187 und ich hing den bleidurchsiebten Leichnam auf nen Kleiderbügel. Du bist ziemlich schwul und findest Liebnis gut, doch deine Mama ist seit kurzem mein Diebesgut. Deine Story ist langweilig, call me the Punchline King. Kannst du außer Softrap noch was anderes, Bitch? Du bist ziemlich schwul und findest Liebnis gut, doch deine Mama ist seit kurzem mein Diebesgut. Deine Story ist langweilig, call me the Punchline King. Kannst du außer Softrap noch was anderes, Bitch? Anscheinend nicht.